Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein tierischer Verdacht. Erster Teil. Mein neuer Klient roch so, als hätte er eine Nacht in einem Raubtierkäfig zugebracht. Wie sich rasch herausstellte, war dieser Verdacht nicht ganz unbegründet, verbrachte Herr Bell doch täglich mehrere Stunden vor Käfigen und Gitterstäben. Ich liebe den Zoo. Was gibt es Schöneres, all diese netten Tiere? Und wissen Sie, was am schönsten dabei ist? Die Menschen sind im Zoo auch so nett wie sonst nirgends. Und heute bemüht man sich wieder, den Tieren mehr Platz zu geben, sie artgerecht zu misshandeln, sage ich immer. Denn mit Freiheit hat das natürlich nichts zu tun. Aber uns Menschen sperrt man ja auch in viele zu kleine Büros mit schlechter Luft. Vielleicht könnten Sie zur Abwechslung mal Luft holen und mir dann auch sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Es ist ein Skandal. Nie hätte ich geglaubt, dass so etwas möglich ist. Wo bleibt da die Ethik? Wo die Moral? Die Menschheit ist verdorben. Wirklich. Das kann man heute in jedem dritten Leitartikel nachlesen. Davon kann ich mir meine Miete auch nicht bezahlen. Natürlich wird alles nur des Profites wegen gemacht. Geld regiert die Welt, so ist es. Aber das geht zu weit. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Was haben Sie wo gesehen? Im Zoo werden tote Menschen an Raubtiere verfüttert. Das ist ja ganz was Neues. Das freut doch den Löwen, oder etwa nicht? Eine Leiche wurde diesen armen Tieren zum Fraß vorgeworfen. Ich habe gesehen, wie eines dieser bedauernswerten Tiere an einer Hand knabberte. Wahrscheinlich war sie ungewaschen. Wissen Sie, wie viel Bakterien auf einer menschlichen Hand zu finden sind? Er hielt mir seine Pranke entgegen, ich schüttelte sie nicht und machte ihn darauf aufmerksam, dass ich von Klienten nur gegen Vorschussbakterien in Empfang nehme. Er kramte aus seiner Jacke einen Tausender hervor. Sie müssen etwas tun. Die Polizei schläft. Nur ich bin wachsam. Ich weiß, was ich gesehen habe. Jetzt sind wir schon so weit, dass alte Mütterchen auf dem Speiseplan dieser stolzen Tiere stehen. Vermutlich mit Amalgamfüllungen in den Zähnen. Unglaublich so etwas. Vielleicht haben Sie sich getäuscht. Fleisch sieht genau betrachtet immer wie Fleisch aus. Das Steak auf dem Teller unterscheidet sich nicht groß von dem, was Sie selber zwischen den Rippen haben. Diese Leute sind skrupellos. Heute funktioniert alles nach dem Prinzip billig, schnell und zum Kotzen, sage ich immer. Je mehr man kotzen muss im Leben, umso besser für das Bankkonto gewisser Leute. Aber nicht mit mir. Ich werde diesen Tier quälen, das Handwerk legen und Sie helfen mir dabei. Ich nickte artig und ließ mir von Herrn Bell den Zoo näher beschreiben. Schließlich schenkte er mir auch noch eine Eintrittskarte. Es war ein sonniger Tag. Ein kühler Wind blies durch die Straßen, als ich die Straßenbahn bestieg, die mich zum Zoologischen Garten der Stadt brachte. Wenig später stand ich einer freundlichen Angestellten gegenüber. Ich habe keine Zeit für Gespräche, muss arbeiten. Früher war ich nur für 3 Tiere verantwortlich, heute für 10 und nächste Woche schon für 20. Doch da kann ich mich nicht noch um auswärtige Affen kümmern. Ich drücke Ihnen gleich eine Banane ins Gesicht. Also gut, was wollen Sie von mir? Kennen Sie Herrn Bell? Er ist häufiger hier als gewisse Tiere. Ja, natürlich kenne ich ihn. Eine Nervensäge, ein heimlicher Zoodirektor. Ein mühsamer Kerl. Will uns ständig vorschreiben, wie wir mit den Tieren umgehen sollen. Sagt er Ihnen auch, wie Sie die Tiere füttern sollten? Ja, na klar, der weiß alles besser, meckert immer herum. Er hat angeblich gesehen, dass Sie die Raubtiere falsch gefüttert haben. So, hat er das, dieses Arschloch. Na, sorry, aber ist tatsächlich eines. Beschwert sich mindestens alle 2 Tage bei der Direktion. Schreibt Leserbriefe. Ja, was sind das für Menschen, die Leserbriefe schreiben? Schauen Sie sich Bell an. Genau so sehen die Leute aus. Also wenn Sie mich fragen, haben die alle einen Dachschaden, diese Leserbriefschreiber, meine ich. Es ist doch schon mühsam genug, Zeitungen zu lesen, denen aber auch noch schreiben. Und seit es in dieser Stadt auch noch Privatfernsehen hat, steht immer jemand mit einer Kamera im Weg. Bell ruft die Leute an, sagt, dass wir hier alles falsch machen. Doch ich hasse den Kerl. Sie stampfte davon. Ich schlenderte ein wenig zwischen den Gehegen herum und winkte einer Giraffe zu. Sie winkte zurück. Als ich genauer hinsah, entdeckte ich anstelle der Giraffe ein Untier. Es kam auf mich zu, in Begleitung. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Na, Maloney, sind Sie auch so fasziniert von Tieren? Ist doch erstaunlich, was die alles können. Neulich sah ich im Fernsehen ein Lama, das Samba tanzte. Das ist doch unglaublich. Dabei stammte das Lama nicht mal aus Brasilien. Wenn ich nur wüsste, was mit ihm geschehen ist. Von wem sprechen Sie? Dem Lama? Mein Sohn. Er ist spurlos verschwunden. Sieht ganz danach aus, Maloney. Der junge Mann arbeitet hier als Tierpfleger. Seit 2 Tagen ist er nicht mehr gesehen worden. Es muss ihm etwas zugestoßen sein. Wie sieht der junge Mann aus? Ich habe ein Foto dabei. Soll ich es dem Herrn geben? Geben Sie nur. Maloney ist froh um jeden Hinweis. Er wird Ihren Sohn zwar nicht finden, aber er wird eine Menge Lärm machen und all die netten Tiere erschrecken. Wussten Sie übrigens, dass Tiere auch Depressionen haben können, Maloney? Vielleicht suchen auch Lamas nach dem Sinn des Lebens. Und finden ihn beim Samba-Tanzen. Als Kind, da hatten wir eine Katze. Die saß stundenlang am Fenster und dachte über irgendetwas nach. Ich habe nie herausgefunden, was es war. Vielleicht wunderte sie sich darüber, dass sie das einzige vernunftbegabte Wesen im Haushalt war. Mein Sohn ist auch so ein Grübler. Schon als Kind hat er sich Gedanken gemacht. Vielleicht hätte ich ihn davon abhalten sollen. Wäre es nicht besser gewesen, er hätte sich mit den anderen Knaben geprügelt, statt sich Gedanken zu machen. Gedanken sollte man sich immer machen. Ich habe ein Buch gelesen, da steht drin, nur wer ab und zu denkt, macht sich Gedanken. Oder so ähnlich. Ein interessantes Buch. Der Autor wurde übrigens vor einem Jahr von einer Bulldogge zu Tode gebissen. Dann nützt alles Denken nichts. Was meinen Sie, Maloney? Ich schaute mir das Foto an, das mir die Frau unter die Nase hielt. Es zeigte einen jungen, nachdenklichen Mann, der eine Mistgabel in der Hand hielt. Er stand vor einem Löwen, dessen Maul weit aufgesperrt war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein tierischer Verdacht. 1. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein tierischer Verdacht. 2. Teil. Was bisher geschah. Herr Bell ist regelmäßiger und begeisterter Besucher des Zoologischen Gartens. Eines Tages wird er Zeuge einer seltsamen Fütterung. Er glaubt, dass die Raubtiere Teile einer menschlichen Leiche verspeisen. Da er keine Beweise für seine Beobachtung hat und die Polizei sich um wichtigere Dinge kümmern muss, beauftragt er Maloney, im Zoo nach dem Rechten zu schauen. Tatsächlich trifft Maloney bei einem Rundgang im Zoo auf eine Frau, die ihren Sohn vermisst. Er arbeitet als Tierpfleger und ist seit 2 Tagen spurlos verschwunden. Ich erkundigte mich auf dem weiträumigen Gelände des Zoos nach dem vermissten Mitarbeiter, erhielt aber entweder keine vernünftigen Antworten oder wurde an Frau Peyer verwiesen, die mit dem Verschwundenen zusammenarbeitete. Was soll schon sein? Die ganze Aufregung, die Frau Loretan veranstaltet, ist doch überflüssig. Marcel hat fristlos gekündigt. Und warum tat er das? Keine Ahnung. Wir haben nie über Privates gesprochen. Er hat sowieso lieber mit den Tieren geredet. War er ein guter Tierpfleger? Ja, ich würde sagen, ja. Auch wenn er nie das Fachwissen hatte, das ich mir angelesen habe. Ihn interessierte das alles nicht. Er hatte eine sehr emotionale Bindung zu seinem Job und den Tieren. Hatte er auch emotionale Bindungen zu Menschen? Ja, das ist anzunehmen. Er sieht gut aus. Naja, ist aber nicht sehr gesellig. Er wurde mal verwarnt, aber das ist ein paar Jahre her, wegen sexueller Belästigung. Hat er Sie belästigt? Nein. Man warf ihm vor, die Tiere sexuell zu belästigen. Wissen Sie, es gibt Menschen, die wählen diesen Beruf, weil sie die Tiere mehr lieben, als es für die Tiere gut ist. Tja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Allerdings. Ich weiß zwar nicht genau, was Marcel dazu gebracht hat, fristlos zu kündigen, aber es müssen schon schwerwiegende Gründe gewesen sein. Er hat nie spontane Entscheidungen getroffen. Er ist eher ein träger Mensch. Ich bedankte mich und ging zurück in mein Büro. Wenig später erschien mein Klient zusammen mit der Mutter des Verschwundenen. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst. Das ist entsetzlich. Ich darf gar nicht dran denken. Unvorstellbar, so etwas. Und die Polizei unternimmt nichts. Natürlich nicht. Wir müssen das Heft selber in die Hand nehmen. Es wird Zeit, dass wir auf Spurensuche gehen. Es müssen noch Reste von ihm vorhanden sein. Entsetzlich. Einfach entsetzlich. Den Raubtieren verfüttert. Dafür gibt es keine Beweise. Herr Bell glaubt zwar gesehen zu haben, dass die Katzen an ein paar Fingern nagten, aber er kann sich auch getäuscht haben. Ich habe mich nicht getäuscht. Ich sehe hervorragend. Im Militär nannte man mich den Adler, weil ich so gut sah. Das ist zwar eine Weile her, aber meine Augen sehen immer noch hervorragend. Beneidenswert. Ich sehe alles nur noch verschwommen, besonders am Morgen nur noch Nebel. Und wieso kaufen Sie sich keine Brille? Aus Eitelkeit. Ich vertrage keine Kontaktlinsen und mit einer Brille sehe ich 10 Jahre älter aus. Das spielt doch in Ihrem Alter keine Rolle mehr. Werden Sie mich unverschämt. Ich schlage vor, Sie streiten sich woanders und ich mache mich auf die Suche nach Ihrem Sohn. Ich hoffe, dass sich Herr Bell irrt. Ich irre mich nicht. Mein Geist ist klar wie meine Sicht. Beneidenswert. Hat Ihr Sohn geraucht oder getrunken? Ja, aber nicht viel. Unglaublich. Geben den armen Tieren kontaminiertes Fleisch zu fressen. Alkohol und Nikotin und womöglich Drogen. Das ist Tierquälerei. Wie reden Sie über meinen Sohn? Es war an der Zeit, mich mit den Verantwortlichen im Zoo zu unterhalten. Die Frau hieß Tannenbaum und trug passend zu ihrem Namen ein grünes Kleid, das ihre grünen Augen wunderbar zur Geltung brachte. Ich habe gehört, dass Herr Loretan verschwunden ist. Ich glaube allerdings nicht, dass das mit seiner fristlosen Kündigung zusammenhängt. Weshalb hat er fristlos gekündigt? Er ist damit seiner Entlassung zuvorgekommen. Und weshalb wollten Sie ihn entlassen? Wir sind von öffentlichen Geldern und Spenden abhängig. Die Rezession bringt es mit sich, dass beide Einnahmequellen nicht mehr so sprudeln, wie wir das gerne hätten. Wir müssen Personal abbauen. Ich habe Herrn Loretan gesagt, dass ich mich zwischen ihm und Frau Peyer entscheiden muss. Frau Peyer ist die bessere Pflegerin. Das wusste Loretan. Warum aber kündigte er fristlos, wenn er sowieso entlassen worden wäre? Ja, aus Frust vielleicht oder aus Wut, vielleicht auch aus Resignation. Interessant. Was ist daran interessant? Da. Auf dem Liegeplatz der Löwen. Ist das nicht ein Ring? Ich sehe nichts. Doch. Doch, das ist ein Ring. Tatsächlich. Ist aber nicht ungewöhnlich. Die Leute lassen im Zoo alles Mögliche liegen. Die schmeißen manchmal sogar Schmuck in die Käfige. Weiß der Teufel, was sie sich dabei denken. Kann ich da reingehen? Ja, wenn Sie unbedingt einen Arm verlieren möchten, nur zu. Die Raubkatzen wirken zwar träge, aber sie würden Hackfleisch aus ihnen machen. Ich nickte und wartete. Frau Peyer erschien und suchte nach meinen Anweisungen nach dem Ring. Ich hatte mich nicht getäuscht, es war ein goldener Männerring. Frau Peyer stutzte, als sie ihn genauer ansah. Schließlich sagte sie, dass der Ring genauso aussehe wie derjenige, den Marcel Loretan an der rechten Hand trug. Frau Tannenbaum zuckte nur mit den Schultern und sagte, dass sie ihren Angestellten zwar auf die Finger, aber nicht auf die Ringe schaue. Ich ging näher an den großen Käfig heran und suchte nach weiteren Indizien. Eine Löwin fauchte mir ihren schlechten Atem entgegen und ich wich zurück. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein tierischer Verdacht, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein tierischer Verdacht, 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Bell glaubt im Zoo eine schreckliche Entdeckung gemacht zu haben. Er sah angeblich, wie den Raubtieren Menschenfleisch verfüttert wurde. Maloney trifft bei seinen Ermittlungen auf viele fauchende Tiere und Menschen, unter anderem auf Frau Loretan, deren Sohn, ein Tierpfleger, seit 2 Tagen spurlos verschwunden ist. Er soll angeblich seinen Job fristlos gekündigt haben, nachdem man ihm sagte, dass man seine Stelle wegrationalisieren müsse. Im Raubtierkäfig macht Maloney eine überraschende Entdeckung. Er findet einen goldenen Herrenring, der offenbar dem verschwundenen Tierpfleger gehörte. Mein Klient ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Frau Loretan in meinem kleinen Büro zu schwätzen. Ich wünschte mir ein paar Dartpfeile herbei, mit denen ich in meiner Jugend einst unliebsame Lehrer zur Verzweiflung brachte. Das ist einwandfrei der Ring meines Sohnes. Er wurde ermordet. So ist es. Die armen Tiere, was mussten sie leiden? Vermutlich haben sie die Leiche noch nicht ganz verdaut. Vielleicht würde man in ihrem Magen noch Beweise finden. Eine abscheuliche Vorstellung. Die Polizei ist eine Weile damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Ich schlage vor, Sie beide verlassen mein Büro und warten, bis wir alle neue Erkenntnisse haben. Ich will aber nicht warten. Ich will Klarheit. Sofort. Man muss die bedauernswerten Tiere sofort medizinisch betreuen. Sie könnten sich mit, was weiß ich, angesteckt haben. War Ihr Sohn kürzlich in Afrika? Mein Sohn war noch nie in Afrika. Er hatte Kreislaufprobleme, wenn es heiß wurde. Sehen Sie, er war krank. Und so etwas verfüttern die an Raubtiere. Unglaublich. Wo bleibt eigentlich Ihr Mitgefühl, Herr Bell? Mein Sohn wurde ermordet. Ihr Sohn ist keine bedrohte Tierart, Frau Loretan. Nehmen Sie sich zusammen, denken Sie an die Tiere und nicht immer an Ihren Sohn. Sie sind eine Hyäne. Sehr gut, weiter so. Ich schmiss die beiden aus meinem Büro. Auf dem Polizeipräsidium wurde ich Zeuge einer Vernehmung. Die Tierpflegerin, Frau Peyer, wurde von einem bekannten Stadtheiligen in die Mangel genommen. Sie geben also zu, Herrn Loretan ermordet zu haben. Nichts gebe ich zu. Ich bin keine Mörderin. Ich mache so etwas nicht. Ich träume nicht mal davon. Nicht einmal einen Gedanken verschwende ich darauf. Ich lese auch keine Kriminalromane. Ich lese nur Sachbücher über Säugetiere. Das beeindruckt mich nicht. Wir hatten kürzlich einen Mann hier, der las nur Bücher, in denen nicht mal Satzzeichen vorkamen. Trotzdem hat er seine Frau ermordet. Ich habe meine Frau nicht ermordet. Sie sind verheiratet. Davon steht hier nichts. Steht vielleicht drin, dass sie kein Alibi hatte zur Tatsache. Sie halten sich da raus, Maloney. Natürlich hatte sie ein Alibi. Alle Verbrecher haben ein Alibi. Je besser, umso schlimmer. Das ist so, Maloney. Nur wer kein Alibi hat, ist meistens unschuldig. Eine umwerfende Logik. Genau, Maloney. Alles lässt sich logisch erklären. Die Frau fürchtete um ihren Job. Ach was. Sie wusste, dass eine Stelle gestrichen wird. Deshalb hat sie ihn umgebracht. Blödsinn. Ich bin die bessere Pflegerin. Mich hätte man gar nicht entlassen. Das hätte sie nicht tun können, dieses Biest. Sie mögen ihre Chefin nicht besonders. Muss ich das? Macht mich das verdächtig? Noch ein Motiv. Toll, Maloney. Frau Peyer, Sie sind festgenommen wegen Mordes an den Loretan und versuchten Mordes an Frau Tannenbaum. Ich habe weder einen Mord versucht noch einen Mord begangen. Nur wenn schon, hätte ich die Tannenbaum umgebracht. Die hätte es verdient. Marcel konnte doch nichts dafür. Die hat ihn ausgenutzt, ließ ihn zu sich kommen. Er musste es ihr besorgen, wenn sie gerade Lust hatte. Das ist aber ganz was Neues. Frau Tannenbaum hatte ein Verhältnis mit dem Vermissten. Mit dem toten Maloney. Leider hat sich ihr Verdacht bestätigt. Wir fanden im Käfig sterbliche Überreste von Herrn Loretan. Üble Sache, Maloney. Marcel war in sie verliebt. Aber sie brauchte ihn nur als Spielzeug. Nur sie ist verheiratet, spielt die glückliche Ehefrau. Dabei ist das ein Biest, durch und durch. Der Polizist ließ Frau Peyer abführen. Ich besorgte mir eine Lupe, eine Rolle Klebeband und ein hübsches weißes Pulver. Damit besuchte ich das Büro von Frau Direktorin Tannenbaum. Was soll das, Maloney? Suchen Sie etwas? Erraten. Fingerabdrücke, vielleicht etwas Blut. Keine Chance, Maloney. Ich esse meine Steaks durchgebraten. Vielleicht finde ich auch etwas Sperma. Na, so etwas trage ich nicht mit mir herum. Verschwinden Sie, ich muss arbeiten. Sie können Ihr Büro noch so sauber putzen. Irgendetwas werde ich finden. Etwas, das beweist, dass Herr Loretan hier war. Ja, natürlich war er hier. Alle Angestellten waren schon hier. Haben auch alle ihre Hosen heruntergelassen. Mögen Sie so etwas? Behalten Sie Ihre Hosen an, Maloney. Mir ist nicht nach Lachen zumute. Hat er Ihnen seine Liebe gestanden? Hat er Sie gebeten, Ihren Mann zu verlassen? Na und? Es war kein Geheimnis, dass wir was zusammen hatten. Keine Liebe, Maloney, nur ein wenig Spaß. Den er plötzlich nicht mehr verstand. Er wollte mehr. Das ist das Verhängnis aller Männer. Sie wollen immer mehr, bis sie gar nichts mehr kriegen. Frauen wissen, wann genug ist. Warum aber musste er sterben? Hätte eine Abfindung nicht genügt? Sie haben keine Beweise. Ihr Wort genügt mir. Meinetwegen. Nehmen wir an, dass er tatsächlich meinen Mann informieren wollte. Nehmen wir weiter an, dass er wütend wurde. Nehmen wir zudem an, dass es zu einem Streit kam. Bei dem er unglücklich fiel. Nehmen wir an, ich musste mich wehren, ihm etwas auf den Schädel knallen. Er fiel hin und war tot. Alles natürlich nur angenommen. Warum aber haben Sie ihn den Löwen zum Fraß vorgeworfen? Angenommen, ich hätte das tatsächlich getan. Ist es nicht eine nette Geste? Er liebte die Löwen. Zudem muss ich in meiner Position sparen, wo ich nur kann. Frischfleisch ist teuer. Und jetzt verschwinden Sie. Niemand kann mir etwas beweisen. Es wird nicht einmal einen Prozess geben. Sie täuschte sich. Es wurden tatsächlich Blutspuren in Ihrem Büro gefunden. Zusammen mit ein paar anderen Indizien genügte es der Staatsanwaltschaft für einen Prozess. Weitere Indizien kamen hinzu. Und am Ende wurde Frau Tannenbaum von den Geschworenen für schuldig befunden, obwohl sie bis heute die Tat leugnet. Mein Klient schrieb in einem Leserbrief an die Zeitungen, dass sich die Journalisten mehr um die Opfer als die Täter kümmern sollten. Damit meinte er nicht den bedauernswerten Herrn Loretan, sondern die Löwen, die sich eine kleine Magenverstimmung holten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein tierischer Verdacht, dritter und letzter Teil.